Abschnitt 7 von Luthers kleinem Katechismus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie ein Hausvater sein Gesinde soll lehren, morgens und abends sich segnen. Des Morgens, so du aus dem Bette fährest, sollt du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und sagen: Des walt Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Darauf kniend oder stehend den Glauben und Vater unser. Willst du, so magst du dies Gebetlein dazu sprechen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesum Christ, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Fahr behüt hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten, für Sünden und allem Übel, dass dir alle mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, mein Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Und alsdenn mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen, als die Zehen gebot oder was dein Andacht gibt. Des Abends, wenn du zu Bette gehest, so sollt du dich segnen mit dem heiligen Kreuze und sagen: Des walt Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Darauf kniend oder stehend den Glauben und Vater unser. Willst du, so magst du dies Gebetlein dazu sprechen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesum Christ, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behüt hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht gnädiglich behüten, denn ich befehl mich, mein Leib und Seele, und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Und alsdenn flugs und fröhlich geschlafen. Wie ein Hausvater sein Gesinde soll lernen, das Benedicite und Gratias sprechen. Die Kinder und Gesind sollen mit gefalten Händen und züchtig für den Tisch treten und sprechen. Aller Augen warten auf dich, Herre, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigest alles, was lebet, mit Wohlgefallen. Scholia. Wohlgefallen heißet, dass alle Tier so viel zu essen kriegen, dass sie fröhlich und guter Ding darüber sind, denn Sorge und Geiz hindern solch Wohlgefallen. Danach das Vater unser und dies folgende Gebet: Herr Gott, himmlischer Vater, segne uns und diese deine Gaben, die wir von deiner milden Güte zu uns nehmen, durch Jesum Christ, unseren Herrn. Amen. Das Gratias. Also auch nach dem Essen sollen sie gleicherweise züchtig und mit gefalten Händen sprechen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich, der allem Fleische Speise gibet, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrufen. Er hat nicht Lust an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an jemandes Beinen. Der Herr hat Gefallen an den, die ihn fürchten und die auf seine Güte warten. Danach das Vaterunser und dies folgende Gebet: Wir danken dir, Herr Gott Vater, durch Jesum Christ, unsern Herrn, für alle deine Wohltat, der du lebst und regierest in Ewigkeit. Amen. Ende von Der kleine Katechismus Dr. Martin Luthers. Aufgenommen von Carlsson im Jahre des Herrn 2011.